Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Mit der Malerei bin ich verheiratet. Das Filmemachen ist meine Geliebte. Das sind die Worte des US-amerikanischen Bad Boy der Kunstszene, Julian Schnabel. Krisen habe er nach eigener Aussage nie in der Kunst, sondern nur mit Frauen gehabt. Extrovertierter Lebensstil, toskanischer Palazzo in Manhattan, übergroßes Ego, Exzess, Größenwahn, Hedonismus. Das ist das Image von Julian Schnabel. Aber was steckt hinter dieser Inszenierung? Der italienische Filmemacher Papi Coricato hat den Künstler in seinem Film Julian Schnabel – A Private Portrait porträtiert. Wie gut das gelungen ist, weiß unser Filmkritiker Hartwig Tegeler. 1949 nahm der belgische Filmemacher Paul Hesatz Pablo Picasso beim Malen auf einer großen Glasscheibe auf. Wenn der spanische Maler mit wenigen Pinselstrichen einen Stier auf der Scheibe entstehen lässt, hat das eine fast unheimliche magische Wirkung. Unfassbar schön. In Papi Coricatos Doku Julian Schnabel, Private Portrait, sehen wir den Maler bei der Entstehung eines seiner Tellerscherbengemälde. Die Kamera zeigt eine Frau, das Modell, dazu im Wechsel in Nahaufnahme den großen Pinsel, mit dem der Künstler gelbe und blaue Farbe auf eine Leinwand malt, die voller aufgeklebter Scherben ist. Wie soll man auf solch eine Oberfläche anderes als Abstraktes bekommen? Dann fährt die Kamera zurück und zeigt das erste Mal das ganze Bild. Auf der Textur der unebenen Tellerscherben ist das präzise Abbild dieser Frau entstanden. Unfassbar schön. Eine magische Wirkung auch hier, genau wie beim Stier von Picasso. Vielleicht haben wir in diesem Moment etwas vom Geheimnis der Kunst erfasst. Vielleicht denken wir das auch nur. Das wäre hiermit die gute Nachricht über Papi Coricatos Film. Der Rest? Nun ja. Julian Schnabel, der New Yorker Malerstar, Vertreter des Neo-Expressionismus der 1970er und 80er Jahre. Als er schon als Maler etabliert und berühmt war, wurde Schnabel auch Filmregisseur und drehte großartige Filme wie Schmetterling und Taucherglocke. Das Künstlerleben erzählt der Filmbiograf Papi Coricato chronologisch nach. Wir sehen Schnabel malend, Schnabel programmatische Sätze von sich gebend. When I was young, all I wanted to do was be a great artist. Als ich jung war, wollte ich ein großer Künstler werden, ohne genau zu wissen, wie meine Kunst aussehen sollte, sagt der Mann, dessen Markenzeichen der Seidenpyjama ist, mit dem er auch öffentlich immer wieder auftrat, was wiederum den befreundeten Regisseur Hector Babenco zum Balzac-Vergleich führt. Er ist respektlos, großzügig und riesig, die Welt dreht sich um ihn. Er ist wie eine Figur von Balzac, er ist überlebensgroß, sagt Hector Babenco. Eine Freundin von Schnabel betont, dass er als Freund unglaublich war. Und eine von Julian Schnabels Ex-Frauen stimmt in das hohe Lied über den Künstler mit ein. Er macht nur das, was er will, und das macht seine Kunst und seine Persönlichkeit aus. Ihm geht es nur um sein Innenleben, sagt die Ex-Gattin. Es treten weiter auf, lobhudelnd, Al Pacino, William Dafoe, Jeff Koons, Laurie Anderson, Mathieu Amalric oder natürlich, ohne Frage, auch Bono. Alle verneigen sich tief vor diesem Kunstgiganten. Und sogar die, die andeuten, dass der Malerfürst mit seinem siebenstöckigen venezianischen Palast mitten in New York zum Größenwahn neigt, ein Vorwurf, der Schnabel immer wieder gemacht wurde, sie kriegen in diesem Film am Ende ihrer Kritik doch wieder die Kurve zum Lob. Beispielsweise die Galeristin Mary Boone, bei der Schnabel in den 1970ern ausstellte. Julian's a very controversial. Julian ist ein kontroverser Künstler, weil er keine Grenzen kennt. Er sagt Leuten manchmal harsche Dinge. Ich versuche, so die Galeristin, mich nicht an diese Dinge zu erinnern. Ich sehe für das große Ganze darüber hinweg, weil er ein guter Künstler ist, meint Mary Boone. Und dann erfolgt im Film wieder der Umschnitt auf ein XXL-Gemälde, vor dem der Superstar der Kunstszene draußen oder im Atelier malt. Und dann kommt wieder ein Freund zu Wort oder eine Ex-Frau oder eines von Julian Schnabels erwachsenen Kindern. Aber da ist es schon lange viel zu viel Beweihräucherung. Dass Julian Schnabel ein großer Künstler ist, keine Frage. Aber auch ein toller Mensch? Das braucht uns nicht zu interessieren. Aber dass Filmemacher Papi Coricato ein Poesiealbum gedreht hat, das überquillt vor Lobpreisung, das macht diesen Dokumentarfilm zu einer peinlichen Angelegenheit, die am Ende vor allem Fremdschämen auslöst. Ein hartes, aber klares Urteil von Hartwig Tegeler. Wenn Sie sich selbst eine Meinung bilden möchten, der Film Julian Schnabel – A Private Portrait kommt Donnerstag in die deutschen Kinos.